Die Sendungen im Nerd Podcast Network sollen auch zukünftig für euch kostenfrei bleiben. Die Produktionen sind für uns aber nicht kostenlos. Ihr könnt uns direkt unterstützen. Am leichtesten und schnellsten geht ein Klick auf die Flatter-Buttons unter den Folgen und auf den Blog selbst. Ebenso habt ihr die Möglichkeit, uns auf Unicredits zu spenden oder zu übertragen. Die Links dazu findet ihr am Rand des Blogs. Am direktesten aber unterstützt ihr die Sendung über unsere Wunschzettel, wo viel Review-Material für kommende Sendungen auf euch wartet. Jedes Geschenk wird garantiert in der Sendung besprochen. Daneben könnt ihr über Feedback, Fragen oder Themenvorschläge direkt Einfluss auf die Sendung nehmen. Die verschiedenen Möglichkeiten, uns zu erreichen, findet ihr auf nerdnerd.blogsport.eu. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank. Jetzt habe ich mir die Cola so voll da eingegossen, dass ich nicht mehr trinken kann. Eben war das nur Schaum. Tja. Jetzt ist es ein Hoch auf die Oberflächenspannung, würde ich sagen. Ja, blups. Das blubbert aber ganz schön, du. Die Pepsi-Challenge. Ja, kann man trinken. Ja, gut. Willst du noch was? Willst du noch Soundcheck machen? Guck mal da, Soundcheck! Ich glaube, wir reden schon richtig. Ja, wir reden schon. Wir reden schon. In der richtigen Lautstärke. Stautlerke. Stautlerke? Die Stautlerke, das ist ein Vogel. Die Stautlerke. Ah. Genau. Du moderierst. Hallo und herzlich willkommen bei Nerdner, dem discordianischen Comic-Podcast. Hier ist Max und ich bin nicht allein. Ich habe hier noch den Steffen. Hallo, Steffen. Hallo, Steffen. Max. Heute reden wir über den Film Ant-Man, den neuen Marvel-Kinofilm mit Scott Lang als Ant-Man und Hank Pym als Hank Pym. Ja gut, also bei Ant-Man geht es um den Ex-Knacki Scott Lang. Warte mal. Was? Imagine a soldier the size of an insect. The ultimate secret weapon. You give godlike powers to everyone, it's going to be chaos. So how do we stop him? By knowing I. Scott, I've been watching you for a while. You're different. And I believe everyone deserves a shot at redemption. Do you? Absolutely. My days of breaking into places and stealing stuff are over. What do you want me to do? I want you to break into a place and steal some stuff. Makes sense. Are you ready to become a hero? Now, the suit has power. You have to learn how to control it. And these are your greatest allies. You're kind of cute. Whoa. When you're small, you have superhuman strength. Like a bullet. So you need to know how to punch. You want to show me how to punch? Show me how to punch. That's how you punch. You tried to hide your suit from me. Now it's gonna blow up in your face and destroy everyone you care about. Scott, get out of there! Did you think you could stop the future? You're just a thief. No. I'm Ant-Man. I know. It wasn't my idea. Bei Ant-Man geht es um den eckknackigen Scott Lang, der, nachdem er aus dem Gefängnis wieder freikommt, feststellt, dass seine Frau einen anderen Mann geheiratet hat und sie nicht mehr wirklich möchte, dass er mit seiner Tochter zusammenkommt, bis er sich halt eine neue Existenz aufgebaut hat. Und so kommt Scott Lang zwangweise, nachdem er einige Jobs ausprobiert hat, wieder an seine alte Gaunerkumpel, die dann versuchen, bei einem alten Professor einzubrechen, halt Hank Pym. Und so kommt Scott Lang an den Ant-Man-Anzug. Das allerdings alles so geplant war von Hank Pym. Er braucht nämlich jemand, um bei seiner alten Firma einzubrechen, weil der neue Besitzer Darren Cross, mit seinen Wissenschaftsprojekten den Yellow Jacket gebaut hat, so einen Kampfanzug, mit dem man auch wie Ant-Man schrumpfen kann, den er jetzt verkaufen will. Marvels neuer Superheldenfilm. Ich fand den Film, und das ist jetzt nicht irgendwie ein dummes Wortspiel oder irgendwie so ein, kennt man ja so, no pun intended, der wirkte eine ganze Ecke kleiner als Avengers, wieder sehr isoliert auf einen Charakter natürlich, hat aber trotzdem das Universum weiter erzählt, hat auch Figuren aus den vorherigen Filmen relativ zügig gezeigt, auch so die Beziehung Hank Pym und S.H.I.E.L.D. und weiß der Geier was, die dann nochmal so aufgesetzt wurde. Ganz zu Anfang, sofort in der ersten Szene hast du Peggy Carter und Howard Stark heißt der Vater, ne? Ja. Die ja dann auch S.H.I.E.L.D. mitbegründet haben und die dann eben Hank Pym daran erinnern, dass er halt eben für S.H.I.E.L.D. arbeitet und diesen Anzug übergeben soll, blablub. Und früher eben als Soldat gearbeitet hat, bevor man überhaupt weiß, was da alles hintersteckt und so weiter und so fort. Also, dass das eben wieder so ein bisschen persönlicher gewesen ist, ein bisschen kleiner, das hat mir auf der einen Art sehr gut gefallen. Der Film hat aber so wahnsinnige Längen, also das hat mich so gestört. Also das war, du hast da echt gesessen und gewartet, dass endlich zum ersten Mal dieser Anzug eingesetzt wird. Und das passierten so die ersten 20, 25 Minuten, so gar nichts Superheldiges. Also gar nichts Superheldiges. Es war nur so, wie nennt man das nochmal, so Exposition, Universe Building und so weiter und so fort. Dialoge und Dialoge und Dialoge. Charaktere, wo ich ab der ersten Sekunde wusste, okay, die sind eigentlich für den Rest des Films komplett unnötig. Und das hat mich wahnsinnig gestört. Ne? Können wir gleich im Einzelnen nochmal zukommen, was das genau gewesen ist. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Ja, ich habe es ein bisschen auch so gesehen im ersten Teil des Films. Also bevor Hank Pym halt zum ersten Mal wirklich den Ant-Man-Anzug anhat. Aber es hat mich nicht wirklich gestört halt. Vor allem, ich fand, was ich am allerschlimmsten fand, war irgendwie sein Supporting Cast. Diese drei Gauner. Ja. Die waren also sowas von unlustig. Ob das jetzt nur an der deutschen Synchro gelegen hat, weiß ich nicht. Ob die einfach nur schlecht übersetzt worden sind. Hieß der Paco oder wie heißt er mal der Paco? Ich habe mir die Namen von den Trotteln nicht gemerkt. Ne? Nein, das war vollkommen unnötig. Also einfach nur so ein Comic Relief, so ein Jar Jar Binks hätte ich ja, fast gesagt. Ja. Also wirklich. Ne? Also komplett unnötig und irgendwie auch nur, vielleicht liegt es an der Original, vielleicht liegt es an der deutschen Synchro, ich weiß es nicht. Aber das war also in weiten Teilen, fand ich das einfach nur anstrengend und es zog sich und noch ein Dialog und noch ein Dialog. Und das, was so die vorherigen Marvel-Filme ausgemacht hat, so diese wirklich krassen Dialoge und dann auch so immer so einen kleinen Witz in eine Richtung, das hat dieser Film versucht, aber meiner Meinung nach nicht geschafft, weil ihm einfach die Figuren dazu fehlten. Das ist auch das Problem, wenn man halt in neues Filmuniversum in Anführungszeichen reingesetzt wird, weil neu ist es ja auch nicht, es ist ja dieses Marvel-Universum, aber da eben neue Charaktere hat und mit denen erstmal warm werden muss. Und irgendwie haben die Witze nicht gezündet. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Am schlimmsten fand ich die Szene, wo die Leute zum ersten Mal den Ant-Man-Anzug sehen und der eine dann anfängt, es ist schwarze Magie, Gypsy Magic. Das sagen die auch so in der englischen Synchro. Also wirklich. Ach, das weißt du jetzt schon. Ja, habe ich nachgelesen. Ach so. Ja, ist doch kein Problem. Im Deutschen sagen sie Gott sei Dank nicht Gypsy. Ja. Irgendwas Entsprechendes. Ja. Z-Wort. Das Z-Wort. Zoologischer Garten. Zuckerwatte. wirklich bis zum allerersten Mal dieser Ant-Man-Anzug eingesetzt wurde, dass das Hank Pym, Scott Lang ihn angezogen hat, anprobiert hat und dann eben sich zum ersten Mal geschrumpft hat und dann in dieser Badewanne landete. Das war, da fing der Film an, mir erst zu gefallen, und da habe ich dann nach dieser einen Szene, nach dieser Einführungsszene, wo gezeigt wurde, wie der Anzug funktioniert, dass er eben aus hohen, großen Höhen fallen kann, ohne dass es ihm großartig wehtut, dass er einfach sehr robust ist dadurch, dass er dann also auch irgendwann in diese Disco da unten drunter fällt, sich an den Rillen der Platte festhält und dann also da nochmal die Nadel zum Springen bringt, alle denken, hey, super Dubstep, yay, voll abgehen. Bis zu diesem Punkt habe ich da wirklich gesessen und gedacht, ich will nach Hause. Also das war, ich fand es langweilig bis zu dem Punkt. So schlimm? Ja, es war wirklich, ich habe das gestern ja mit dem einen kleinen Satz beschrieben, wie ein Pornofilm mit Story. Ja. Ne, wo du zwischendurch immer nur darauf wartest, dass sie gleich wieder ficken. Ne? Genauso war das hier. Ich habe nur darauf gewartet, dass wieder Superhelden-Action kam. Und es wurde immer wieder durch Dialoge, immer wieder durch, da kommt der Bösewicht wieder ins Zimmer und ha, ich bin ja so böse, bla bla. Und wo du denkst, ey, scheiße, zieht eure Anzüge an, haut euch auf die Fresse. Ich weiß gar nicht, ob ich so sehe, aber ja, die Comic Release waren schon ein bisschen unnötig. Ja. Als dann bei Pymtech hieß der dann, glaube ich, ne? Dann zum ersten Mal dieses Modell gezeigt wurde aus Styropor, habe ich dann gedacht, ach, wäre doch cool, wenn einer nachher da drin rumläuft. Ist auch noch passiert. Dann auch so, ja, ich weiß es nicht, auch so dieser 0815 super böse Wichter, dieser Darren Cross. Ja. Ich weiß nicht, wie der in den Comics ist. Ich habe den einmal gesehen, der ist in den Comics, glaube ich, inzwischen so ein lilafarbener Mutant. Der sieht ganz anders aus inzwischen. Also man hat also auch sehr viel aus den Comics so ein bisschen umgewälzt, das fand ich noch ganz interessant, aber im Grunde genommen vielleicht liegt es auch daran, dass ich mit Scott Lang jetzt nicht so vertraut bin oder auch nicht so klar kommt. Ich habe von der neuen Serie vielleicht 2 oder 3 Hefte gelesen und den Ton trifft der Film schon sehr gut, also auch dieses Heist-mäßige, was du in dem Film halt immer wieder hast, also ein bisschen so Ocean's 11, aber nicht auf diesem Komplexitätsgrad. Das hat der Film halt auch noch ein bisschen. Wo du jetzt sagst, du hast immer auf die Superhelden-Action gewartet. Das erinnert mich sehr an den ersten Iron Man, als ich den als Kind gesehen hatte. Ja. Weil da hatte ich dasselbe Problem. Ich hatte mich eigentlich wirklich bei den ganzen Filmen über gelangweilt, bis schließlich am Ende dann Iron Man halt gegen diesen riesen Roboter angetreten ist. Und irgendwie war die Story fast ähnlich, ne? Ja, also, du hast wieder einen bösen Firmenchef, der dann am Ende der Superschurke ist, was ja das Klischee schlechthin ist. Und dann auch die Erfindung des Helden quasi gegen ihn einsetzt, ja, und so weiter. Also das war so vom ganzen Plot her, war das also wirklich sehr wie der erste Iron Man Film, wo ich auch gedacht habe, nee, das ist eigentlich auch nicht wirklich nötig gewesen. Ja. Ich fand ihn immerhin noch besser als Iron Man 3, muss ich sagen. Oder vor allen Dingen Pepper Potts konnte ich irgendwie nie wirklich was mit anfangen. Und hier hat mir die Supporting Cast doch besser gefallen. Mit Ausnahme von den drei Trotteln. Ne? Ja, genau. Ich weiß nicht. Ich fand Paul Rudd als Scott Lang fand ich super. Ist ein toller Schauspieler, hat mir gut gefallen. Der passt auch gut in das Marvel-Universum. Kommen wir vielleicht gleich im Spoiler-Part nochmal ein bisschen weiter zu. Der passt auch gut ins sonstige Marvel-Universum rein. Also ich kann ihn mir auch gut an der Seite von den anderen Avengers vorstellen. Darauf wird es ja hinauslaufen. Das kann ich ja verraten. Das wissen wir ja alle. Ja. Ne? Michael Douglas als Hank Pym fand ich zwischendurch hölzern. Also der kam allein die erste Szene, wo er dann bei S.H.I.E.L.D. reinkam und den Typen dann so die Nase bats optisch gehauen hat. Das war eine wahnsinnig hölzerne Art, das zu spielen. Das ist mir sofort negativ aufgefallen. Vielleicht liegt es auch einfach am Alter von Michael Douglas. Aber eigentlich ist das ein sehr, sehr guter Schauspieler. Und da hat er mir überhaupt nicht gefallen auch. Das liegt nicht an der Rolle, weil so einen alternen Hank Pym zu haben, der in den, was war das, 60er, 70er Jahren? 80er, glaube ich. 80er sogar, was war das für ein Krieg? Kuba? Ja, Kuba Missile Crisis. Kann wohin kommen irgendwie. Ist, glaube ich, auch erwähnt worden irgendwie, dass dann diese Atombombe, dann auch diese Atomrakete gekriegt wurde. Das könnte wohin kommen. Sehr wie Captain America und Bucky in den Comics halt vereist wurden. Ja, so die Szene war ganz ähnlich. Aber auch da kommen wir nochmal im Spoiler-Part näher zu, dass man also sagt, es gab also schon mal einen Superhelden vor der aktuellen Generation, weil es in den Comics ja genauso war. Also Ant-Man ist ja wirklich noch vor Marvels Silver Age gestartet. Also der kommt ja aus den späten 50er Jahren, war also viel eher als Spider-Man und die Fantastischen Vier am Start. Das in dem Film auch so ein bisschen mit einzubringen, fand ich sehr cool. Und dann auch tatsächlich so in diesen Film einzubringen, okay, Legacy-Charaktere, weil wenn man sich die Comics anguckt, da ist Hank Pym nicht mehr da. Ich will jetzt nicht spoilern, wie das da aussieht, weil das vielleicht einige Leute noch nicht gelesen haben, aber in den Comics ist Hank Pym nicht mehr da. Und da wirklich hinzugehen und zu sagen, wir gehen wirklich in die nächste Generation, jetzt auch in die Legacy-Charaktere mit den Filmen, das sieht man ja auch schon durch Sam Wilson ganz deutlich, der ja dann vielleicht auch vielleicht in den Filmen die Nachfolge für Captain America antritt oder dann halt den Bucky Barnes vielleicht auch die Nachfolge antritt, um auch so einen Generationswechsel anzuläuten. Wir müssen immer noch mal gucken, wer irgendwann mal Iron Man macht, weil auch immer so im Raum steht, dass Robert Downey Jr. vielleicht gar nicht längerfristig noch dabei sein wird. Das wird ja in jedem neuen Film neu diskutiert und neu diskutiert. Und dann fahren sie noch mit einem weiteren großen LKW an Geld an ihm vorbei, damit er das dann doch noch macht. Mit Hank Pym hätte man einen Film machen können, der sehr wissenschaftlich gewesen wäre, also sehr mit viel Programmieren, vielleicht Basteln oder sowas. Und mit Scott Lang konnte man eben genau dieses heistmäßige, so parkourartig am Haus hochklettern, irgendwo einbrechen. Das war wahrscheinlich die richtige Entscheidung. Also ein Ant-Man mit Hank Pym wäre wahrscheinlich sehr wissenschaftlich geworden, so wie der zweite Hulk-Film anfängt, diese Titelsequenz, wo die so erklären, wie der Hulk entstanden ist und so weiter und so fort. Und so hätte ich mir dann den ganzen Ant-Man-Film mit Hank Pym vorgestellt. Also auf einer sehr wissenschaftlichen Art und Weise. Oder vielleicht sogar der erste Hulk-Film noch viel stärker mit Eric Banner, der ja auch zum ersten Drittel, glaube ich, in diesem Labor spielt. Und das dann eben als Ant-Man-Film. Das wäre ein bisschen trocken gewesen. Genau. Ja, ich sehe das eigentlich auch so. Also wo ich zum ersten Mal gehört habe, dass Scott Lang in diesem Iron-Man-Film ist... Ant-Man. Habe ich auch gedacht, ihr geht sofort in die richtige Richtung. Ihr habt eine Art gefunden, wie man Ant-Man Ant-Man spannend macht, wirklich auch für so ein normales Kinopublikum, das vielleicht nicht so viel mit Comics anfangen kann. Und ich finde es vor allem dann auch sinnvoll, weil Ant-Man und Wasp waren ja auch Gründungsmitglieder der Avengers. Das hat man hier natürlich ausgeblendet, vielleicht auch aus Sorge, Ant-Man würde nicht so sehr ziehen wie die anderen Helden. Ich denke auch, dass genau das passieren wird, also dass viele Leute diesen Film unterschätzen. Ja. Das Kino gestern, also wir waren am 23. da, also am Premierentag in Deutschland, und das Kino war verhältnismäßig leer. Ja. Also ich glaube, bei Iron Man waren wir irgendwie damals auch am Iron Man 3, glaube ich, irgendwie am 1. Mai gestartet oder am 2., ich weiß gerade gar nicht. Also sehr, sehr zeitig, und da waren wir auch im Kino, es war brechenvoll, weil die Leute diese Iron Man Filme so geliebt haben. Und in jedem Avengers Film hat man noch irgendwie Sorge, richtig vernünftige Plätze zu finden, egal wann wir den geguckt haben. Wir versuchen das eigentlich immer sehr zeitnah zum deutschen Release zu gucken, und gestern Abend war es also wirklich verhältnismäßig leer. Wir haben wieder Sergei getroffen, so wie jedes Mal. Den treffen wir immer, das ist ein alter Schulkollege von mir. Schönen Gruß, wenn ihr das hört. Glaube ich zwar nicht, aber egal. Ich habe mal eine ganz andere Frage, weil ich habe da gestern sehr, sehr intensiv drüber nachgedacht. Was war dein erster Kontakt mit Ant-Man? Das ist eine gute Frage, da muss ich mal überlegen. Also zum ersten Mal, was mir einfällt, wäre wirklich in der Trickserie Earth's Mightiest Heroes, wo halt die ganze Avengers-Geschichte, so die wichtigsten Story-Arcs einmal vorkommen und zusammengeflochten werden zu einer wirklich großen Story. Und ja, da hat er eine sehr große Rolle natürlich. Ich weiß gar nicht, ob ich zuvor Ant-Man kannte, beziehungsweise ihn so stark wahrgenommen habe wie dann. Mein erster Kontakt war damals in den 90er Jahren in der, ich glaube, Spider-Man-TV-Serie, wo er dann in einer Folge einen Gastauftritt hatte und dann eben auf eine Ameise ritt und in so einem Lüftungsschacht. Das ist das einzige Bild, was ich noch aus der Folge im Kopf habe. Ich glaube, Spider-Man wurde in der Folge auch geschrumpft. Es ist ja, glaube ich, einmal pro Serie werden die Helden geschrumpft, auch in so alten Cartoons. Ich will mich jetzt auch nicht festlegen, auf welche Spider-Man-Serie es gewesen ist, ob es New Spider-Man war, Spider-Man 500 oder wie hieß die nochmal? Es gab so 500, 2000 oder irgendwie sowas, oder eine ältere Spider-Man-Serie, aber irgendeine Spider-Man-Serie, weiß ich, da hatte Ant-Man eine Gastauftritt, und ich fand das so wahnsinnig cool, dass der so klein war und auf so eine Ameise geritten ist und sowas. Und darauf habe ich in diesem Film gewartet, und es dauert fucking lange, bis das passiert. Apropos Spider-Man, ich hatte damals mal einen Spider-Man-Comic, ich glaube von Mark Waid oder so, da kommt Hank Pym auch drin vor, später. Da greifen nämlich die Avengers an, weil Spider-Man und Black Cat von den ganzen Schurken halt quasi kurz davor sind, wirklich von denen umgebracht zu werden. Und dann kommt da halt Unterstützung von denen, und da ist Hank Pym. Ich denke zumindest, dass es Hank Pym ist, als Yellow Jacket. Das war das erste Mal, dass ich wirklich mit diesem Charakter in Kontakt gekommen bin, denke ich. Also, war, glaube ich, um die 2000er Jahre war der, glaube ich, noch Yellow Jacket. War eine relativ lange Phase und Giant Man war da jemand anderes. Ja, weiß ich jetzt so nicht mehr. Kann auch Giant Man gewesen sein. Ja, Giant Man hat ja auch dieses rote Kostüm mit den Antennen. Ja, das hatte er aber zu der Zeit nicht. Das war wirklich gelb, ja, aber er war da groß. Yellow Jacket hat ja diese Wespe oben, ja. Diese Wespe auf der Brust. Ich fand nur irgendwann seinen Auftritt in Neil Gaiman's Eternals, die fand ich sehr abstrus, warum dann auf einmal die Avengers da aufgetaucht sind, das war irgendwie so gar nicht nötig. Wie gesagt, mein erster Kontakt mit Ant-Man, und ich habe wirklich darauf gewartet, dass dieser Ritt auf der Ameise kommt, der kam erst so gezwungenermaßen, dass er dann von Hank Pym dazu verleitet wurde, dann auch so die Beziehung zu seiner Hauptameise dann so aufgebaut wurde, Anthony, war so auch ein fester Charakter, der eigentlich so überhaupt keine Erkennungsmerkmale hatte, also Anthony sah genau so aus, wie jede andere fliegende Ameise, war es auch eine Drohne. Also da hat man also definitiv auch nachgedacht, dass fliegende Ameisen in der Regel schon männlich sind. Ne? Also eben nur die Königin und Drohnen können halt fliegen. Das ist bei Bienen übrigens genauso. Ob die ganzjährig fliegen können, weiß ich nicht. Ich glaube, die kommen auch immer nur zur Paarungszeit. Aber scheinbar scheint der Drohnen zu züchten. Keine Ahnung, ich habe da nicht länger drüber nachgedacht. Ich fand es lustig. Und irgendwann natürlich dann auch so diesen Einsatz zu haben. Also Scott Lang, der dann irgendwo einsteigt und dann schwärmeweise diese Ameisen dabei hat, alle verschiedene Rassen und Spezies dabei hat und alle haben so ihre eigenen Fähigkeiten. Also das fand ich auf jeden Fall sehr imposant. Man hat also auch gesehen, wenn man den Helden schrumpft, kann auch sowas Einfaches wie so ein Styropor-Modell zu einer richtig coolen Kulisse werden. Mhm. Oder eben auch sowas wie ein Computer. Ein Inneres kommt von einem Computer mit diesen ganzen kleinen Prozessoren und Widerständen und weiteren Relais und was man da immer auch Computerchips und sowas dann da sieht und Stromkabel und sowas. Selbst das kann zu einer coolen Kulisse werden, wenn man entsprechend den Helden schrumpft. Und es war nicht das erste Mal, dass man seine Hauptcharaktere geschrumpft hat. Das gab es damals schon von Disney. Das Ganze hieß Liebling. Ich habe die Kinder geschrumpft. Das ging auch hinterher mit einer Ameise und einem Skorpion. Und hast du den mal gesehen? Nein. Also Rick Moranis in der Hauptrolle und der spielt einen verrückten Wissenschaftler oder so einen Heimerfinder und der hat einen Schrumpfstall entwickelt. Ja. Und dann fliegt irgendwie die Nachbarskinder können sich irgendwie alle nicht leiden. Die beiden Familien sind auch so ein bisschen verstritten und dann fliegt irgendwie ein Baseball oben in dieses Erfindungszimmer und löst dann eben diesen Schrumpfstahl aus und die Kinder werden geschrumpft und durch einen blöden Zufall ans andere Ende des Gartens geschleudert und müssen sich dann im Prinzip aus dem Garten wieder zur Haustür, also zur Hintertür hervorkämpfen und dadurch wird die Kulisse natürlich riesenlang, riesengroß und ein Rasenmäher wird zur Bedrohung, ein Hund wird zur Bedrohung, Insekten werden zur Bedrohung, Legosteine werden dann zum Haus und so weiter und so fort. Das ist ein ziemlicher Klassiker, relativ alter Disney-Film, auch real, ein Realfilm eben auch, und hat damals also auch schon gezeigt, dass das also durchaus sinnvoll ist, seine Charaktere mal nicht nur riesengroß zu machen, was von der Filmserie auch gemacht wurde, weil ich glaube, der zweite Teil hieß Liebling, wir haben ein Riesenbaby, da wurde dann das Baby riesengroß. Nicht drüber nachdenken, furchtbarer Film. Diese Faszination, also klein zu werden und dann eben diese große Spielwiese zu haben, das hat den Film für mich nochmal gerettet. Und das hat man richtig gemacht. Und gleich schon in dieser ersten Szene, wo er in die Badewanne fällt und dann noch eine Etage tiefer und noch eine Etage tiefer und dann irgendwann sich wieder vergrößert. Sehr, sehr, sehr großartig. Der Charakter von Hope Pym, hieß sie so? Ja, glaube ich, ja, ne? Ja. Hope Van Dyne. Hope Van Dyne wie ihre Mutter? Ja, wie ihre Mutter tatsächlich. Das ist durchaus wichtig. Ja, ja, doch, können wir gleich im Spoiler-Part auch nochmal zu. Hatte in meinen Augen keine Funktion außer Love Interest und diesem etwas noch nicht mal wirklich vorlauten, weil der war so, also was Scott Lang gewesen ist, der war so realdevot. Der war so, ja, keine Ahnung, ich habe keinen Bock, ich will nach Hause, was macht ich hier überhaupt, bla bla. Ne? Da hätte man keinen Gegenpol zugebraucht. So diesen etwas niedergeschlagenen, vielleicht auch desillusionierten Scott Lang, da brauchte man kein Gegengewicht zu, weil sie auch nicht dieses, ich munter dich auf, sondern ja, mit deinen blöden Sprüchen kommst du hier nicht weiter. Das hat man da nicht gebraucht. Man brauchte nur jemanden, der ihn trainieren kann. Und dann war das halt Hope. Und ich weiß es nicht. Evangeline Lilly ist eigentlich eine sehr gut aussehende Frau. Mit diesem Haarschnitt sah die einfach nur scheiße aus. Also dieser Haarschnitt hat mich jedes Mal aus der Szene rausgeholt. Die ganze Zeit nur so, Haarschnitt. Ich so, oh Gott, das ist ein scheiße Haarschnitt. Ich habe lange nicht gesehen. Ey. Furchtbar. Wie diese Tante aus Indiana Jones. Ja, ja. Jetzt, wo du sagst, genau. Ja, aber eigentlich fand ich den Charakter gar nicht so schlimm. Also die ihre Beziehung zu ihrem Vater fand ich eigentlich ganz nett. Und nee, das war sehr plakativ. So nach dem Motto, du hast meine Mutter umgebracht, bla bla. Und dann auch so diese alte Fehde zwischen den beiden zu haben, dass sie auch zuerst sagt Hank und nicht Dad. Das ändert sich natürlich am Ende des Films nochmal, dass die beiden also diese gespalten, das war so plakativ und so 0815. Na, nee, nee. Also war so, nee. Nee. Naja. Weiß ich nicht. Was ist das noch irgendwas nicht Spoileriges? War sehr comic-mäßig. Fandest du? Ja. Vor allen Dingen in der Mitte des Films, wo das Ganze mit den Avengers verbunden wird, die Handlung. Ja, das machen wir gleich im Spoiler-Part. Eben. Deshalb will ich jetzt nicht zu viel verraten. Hatte ein bisschen was von so einem Grindhouse-Film teilweise. Okay. Zumindest bei den After-Credits haben die auch tatsächlich so einen Song angesetzt. Ja, ja, das war aus Coffee. Dreh dich mal um. Oh. Da hängt das Filmplakat. Da müsste ich sehr gefreut haben. Ich habe mich wahnsinnig gefreut. Ich habe den Film noch nie gesehen. Keine Ahnung, aber ich kenne die Musik da draus. Ich fände Pam Grier ganz großartig. Also Coffee steht auf meiner Filmwunschliste ganz weit oben, weil ich einfach jeden Tag dran vorbeikomme an diesem Filmplakat. Ist ja auch mit einer der Inspirationsquellen für Tarantino gewesen. Und da auch so diesen 70er-Jahre heißt Flair mit einzubringen durch die Musik, war ja auch genau die Absicht. Ne? Ja. Also wenn man sich anguckt, Jackie Brown, der ist zwar nicht von Tarantino geschrieben, aber von ihm halt regisiert, also er hat die Regie geführt. Die Regie geführt, dankeschön. Und das ist genau das und ist auch eben mit Pam Grier schon ein bisschen älter, eben nicht mehr so schnuckelig, wie sie da auf dem mit diesem riesigen Afro auf dem Filmplakat drauf ist. Aber also eben Jackie Brown ist auch so dieser typische Heist-Movie, ne? Also wo man dann eben am Ende merkt, okay, die versuchen sich so gegenseitig zu linken. Und das klappt in dem Film ganz gut. Und ich habe am Ende auch gedacht, okay, jetzt hätte man auch genauso gut dieses Pulp Fiction-Lied einführen können. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Ne? Was man dann, glaube ich, hinterher von den Black Eyed Peas nochmal ganz furchtbar gecovert wurde. Also ganz schlimm. Pump It? Was das? Ja, das hieß bei den Black Eyed Peas, hieß das Pump It, aber Pump das It. Hatte nochmal einen ganz anderen Titel. Ah. Ja. Ah, ah. Du, du, du, du, du, du, du. Vorsicht, geh mal. Also dieser 70er-Jahre-Überfall-Movie-Flair, wo so die Gauner, also er tatsächlich, also was du gerade sagst, Grindhouse würde ich jetzt gerade mal nicht sagen, ist vielleicht eher noch eine ganz andere Ecke. Ja, aber so, ich weiß, was du meinst. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Die Stimmung war noch ganz nett. Aber wie gesagt, es war so ein, du hast es in der Sendung davor über Gods and Monsters gesagt, und das kann ich hier wiederholen, es ist ein Mixed Bag. Es ist vor allem so ein bisschen, ich weiß es nicht, irgendwann jagen sowas in die Luft, und du denkst halt, okay, gleich explodiert alles und dann implodiert das Gebäude. Eben auch genau, alles genau andersrum, aber auch sehr konsequent andersrum, als man sonst eben, also man jagt es halt einfach nicht in die Luft, sondern man zieht es zusammen, man macht es klein. So, ne, also dieses Thema mit klein sein und kleiner werden und sowas, das haben die also wirklich ganz bis zum bitteren Ende wirklich durchgezogen, und dann diese Konsequenz muss man dem Film anrechnen. Zu sagen, nicht größer, schneller, weiter, besser, sondern zu sagen, wir versuchen es mal auch wirklich mit kleinen Settings, mit einem kleinen Schlachtfeld. Also dann ist es halt mal irgendwie ein, weiß ich nicht, eben so dieses Styropor-Modell oder irgendwo ein Wasserrohr oder sowas. Ne? Genau. Sonst noch was? Einen Punkt hätte ich noch und dann könnten wir in den Spoiler-Part gehen. Nein. Ich fand die Ameisen wahnsinnig schlecht animiert. Ja. Also dafür, dass man so viele Ameisen da drin hatte und jeder weiß, wie sich eine Ameise bewegt, und das sah halt nicht aus wie Ameisen, das war viel zu flüssig, Ameisen bewegen sich ja relativ zackelig, das haben sie irgendwie nicht raus, also die haben sich fast bewegt wie, ja, wie Katzen, hätte ich fast gesagt, also sehr geschmeidig und sowas, das haben sie irgendwie nicht so gut hingekriegt. Jedenfalls, was ich noch gelesen habe, ist, dass die absichtlich die Ameisen weniger realistisch aussehen gelassen haben, weil halt die wohl meinten, die Ameisen seien sonst zu gruselig aus für die Zuschauer. Ja, das hätte passieren können. Es gab so ganz am Anfang die Szene, wo Scott Lang von Hank Pym festgesetzt wird und dann so der ganze Boden am Krabbeln war, irgendwelche Viecher. Da war schon ziemlich eklig, wenn so der Boden voll mit so Ameisen gewesen ist und sowas. Und ich kann mir vorstellen, wenn das dann, also ich kann das also durchaus verstehen, dass man sich dann dazu entschieden hat, das nicht so krabbelig zu machen. Aber ich weiß es nicht, irgendwie ist das so dieses Uncanny Valley in die falsche Richtung. So, ne, dass man sagt, okay, weniger realistisch, die Köpfe eher so langsam sich drehen lassen, eher so. Also man hat sie ja fast schon so ein bisschen anthropomorphisiert, ne? Das kann man ja schon durchaus sehen. Aber wenn sie sich bewegt haben, dann haben sie irgendwann diese Münze gedreht. Das war schon sehr menschlich und damit man einfach als Zuschauer vielleicht wirklich nicht so abgestoßen wird, weil viele Leute haben ja ein Problem mit Insekten. Mhm. Spoiler-Part? Ja, Spoiler-Part. A banana meets adamant. His strength, his might, his speed, his fight. He's adamant, that tiny ant, and his atomic power. Has what it takes and always makes the vilest villain cower. He's rough, he's tough, and bad guys yell it up when he is up and adamant. Jetzt kannst du reden. Endlich. Das hab ich auch verstanden. Nein, ich hab bloß... Was war das denn sonst für eine Geste? Es war ein Facepalm. Das war ein Facepalm, das war ein... Ja, zu den End Special Effects... am Ende wird ja eine Ameise auch dann tatsächlich vergrößert und da sieht man das ganz extrem, wie die Ameisen hier animiert sind. Ich fand, das sah wirklich aus irgendwie von wie aus dem Jahr 2001 und nicht dem Jahr 2015 von der Computeranimation. Obwohl das also auch wirklich nur ein optischer Gag war. Die kamen aus dem Haus rausgelaufen und dann sagte dann einer von den Bullen, sagte dann wohl irgendwie, boah, was ist das für ein hässlicher Hund? Ja. Also, das war so einer der etwas besseren Gags. Sag ich jetzt mal. Genau, so dieses Verkleinern, Vergrößern, das haben sie in dem Film ganz gut hingekriegt. Also auch so diese Erwartungshaltung ganz gut mitgespielt, obwohl es gelegentlich so ein bisschen vorhersehbar gewesen ist. Ich weiß nicht, wollen wir ein bisschen chronologisch durchgehen? Wir gehen mal ein bisschen besser chronologisch, wir gehen mal ein bisschen weiter an den Anfang des Films. Irgendwie trifft er seinen alten Zellenkumpel draußen dann wieder und er erzählt ihm dann von diesem ersten Auftrag. Und dann fängt er wirklich ganz hinten an zu erzählen, ja, ich habe den getroffen und der hat das erzählt und der hat den anderen getroffen und der hat das erzählt, der hat dieses erzählt. Die Szene war witzig, weil die einfach interessant gemacht war, weil in dem, wie er das erzählt hat, haben dann auch die Leute den Mund bewegt. Ja. Und also auch wirklich, als hätte er für die gesprochen. Und das ist wahnsinnig witzig rübergekommen, weil er hat natürlich auch Mädels damit in die Geschichten einbezogen. Und dann das auch teilweise total übertrieben, gar nicht so, wie die wirklich geredet hatten wahrscheinlich, ne, so richtig ausgeschmückt und sowas. Das war eine wahnsinnig witzige Szene, die dann zum Ende auch nochmal wiederkam. Ja. Aber da gehen wir dann vielleicht am Ende nochmal drauf ein, wenn dann auch der Spoiler dann vom Tisch ist. Erzähl du mal einen. Ein Spoiler. Wir machen immer so abwechselnd. Spoiler abwechselnd. Abwechselnde Spoiler. Hydra ist involviert. Ja, wer hätte es erwartet? Die wollten eben diesen Kampfanzug kaufen. Und dann sagt Darren Cross auch, ja, ihr werdet erstaunt, was die gerade machen. Sagt man, oh, Foreshadowing, bla. Na, vielleicht im nächsten Civil War ein bisschen mehr dazu. Ja, mal sehen. Bin gespannt, wie sie dann Hydra in Civil War weiter ausbauen. Ja. Wen könnten die denn da nehmen? Ja, kommen wir da vielleicht ganz am Ende bei den... Baron Zemo kommt doch da sogar drin vor im Film. Gespielt von Daniel Brühl. Ah. Ja. Du weißt gar nicht, wer Daniel Brühl ist. Nein. Der hat Niki Lauda gespielt. Ach, ja, okay. Baron Zemo ist cool. Ich habe ihn da auch als Poster noch. Hinter dir. Avengers Undercover, da ist Baron Zemo in der Mitte. Das Grüne. Und neben der Devil. Ja. Da. Du hast Baron Zemo. Mit dem Strumpf auf dem Kopf. Ja. Mit dem lilafarbenen Strumpf. Mit der Krone. That's Zemo for you. Genau. Der kommt ja im nächsten Film definitiv vor. Der ist ja für Civil War angekündigt. Gespielt von Daniel Brühl. Bin mal gespannt, wie das wird. Wobei ich Daniel Brühl ein bisschen jung für die Rolle finde. Aber ich finde ja auch Jesse Eisenberg ein bisschen jung für die Rolle. Ja. Naja, und entweder ist es ein wahnsinnig hässliches Haarteil oder einfach nur Lex Luthors wahnsinnig scheiß Frisur. Ich habe keine Ahnung. Mein Gott. Der Trailer lief auch kurz vorher noch, ne? Mhm. Der Batman wie Superman. Ich sagt, ich will das nicht nochmal sehen. Muss ich das nochmal sehen? Musst du. Du musst es sogar nochmal sehen. Ja, wenn es dann irgendwann im Kino läuft. Ich glaube, ich nehme mir so eine Tüte mit zum Kotzen. Wir schweifen ab. Enttäusch mich nicht, ich sehe. Tu es mir nicht noch ein Man of Steel an, ey. Vor allen Dingen noch ein Man of Steel mit Steffen. Weil dann ist er die ganze Zeit am Rumnörgeln. Ich habe überhaupt nicht genörgelt. Ich schalte mein Hirn aus, weil ich einfach nur einen DC-Film gucken will. Ich habe überhaupt nicht genörgelt. Ich habe so im Sitz gesessen, wirklich so. Fast versunken, so. Und ich habe nur so. So Geräusche habe ich von mir gegeben. Genörgelt habe ich überhaupt nicht. Da lasse ich mir jetzt nicht ankreiden. Nee. Das hat mir ziemlich den Spaß verdorben an dem Film. Der Film hat mir den Spaß verdorben an dem Film. Ja? Oh Gott. Ich will mich jetzt hier nicht schon wieder über Man of Steel aufregen. Oh, ein Scheißfilm. Oh. Ah, in jedem Filmpodcast sprichst du dieses Thema an. Oh. Zum Kotzen, ey. Man of Steel ist ein Fluch. Du sagtest eben schon, das wäre so comic-mäßig gewesen, als das Ganze auf die Avengers gebracht worden ist. Er soll dann irgendwie so ein Blockiergerät oder irgendwie so ein Signalblockierer klauen und kriegt dann irgendwie das Bild von so einer kleinen Lagerhalle gezeigt und ist dann eben in diesem Avengers Hauptquartier, hätte ich fast gesagt, in dieser Halle. Ja. Und wundert sich so, oh, dann siehst du ihn so, ich glaube, aus so einem kleinen Hangar. Was war das für ein Gerät, wo die da rumgeflogen sind? So eine Rakete oder irgendwie auf jeden Fall so ein kleines Fluggerät? Und dann sind die wirklich wie so Fallschirmspringer mit den Ameisen da runter. Das fand ich so richtig cool! Wie so auf der Ameise drauf und dann sind die so runtergesprungen, ja, und flogen dann da so runter und sagte, ja, hast du mir ein Foto gezeigt bei der kleinen Lagerhalle? Und dann guckt Hank Pym dieses Foto an. Und das ist wirklich nur so eine Halle halt. Und dann ist da dieses Avengers-Hauptquartier mit dem großen A und denkst so, oh, wie großartig! Und dann muss er da erst einbrechen. Und, landet halt irgendwo und da steht dann Sam Wilson vor ihm, Falcon eben, und Scott Lang so, ja, der sieht mich nicht. Und Sam Wilson guckt runter, ich sehe dich. Hat er gerade gesagt, ich sehe dich? Scheiße. Und dann kämpfen die natürlich gegeneinander, weil das ist Superhelden-Crossover-Gesetz Nummer 1. Wenn die sich treffen zum ersten Mal, gibt es ein Missverständnis und die müssen gegeneinander kämpfen. Und der Kampf ist einfach nur lustig. Also das ist ein wirklich großartiger Kampf. Die Kräfte von Scott Lang werden nochmal gezeigt. Wie funktioniert dieses Schrumpfen, das Wachsen, wie viel Kraft hat er, dass er dann auch in den Anzug reingeht, Sachen rausrupft. Dass man auch für einen kurzen Moment nicht mehr sieht, was da passiert und Sam Wilson also wirklich dann klein gemacht wird. Also was im Sinne des Wortes, dass seine Flügel nicht mehr funktionieren und alles. Also die Szene hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ja, mir auch. Also wo wir dann angefangen haben zu kämpfen und so, habe ich wirklich gedacht, das ist so ein typischer Comic-Moment. Ja. Also das, was wir in den Comics lesen, haben wir jetzt wirklich 1:1 so im Kino. Ja. Also wirklich. Ein ganz wunderbares Ding, wo man auch ganz klipp und klar gesagt hat, wir versuchen gar nicht erst groß um die Origin dieser Geschichte herumzuarbeiten, sondern nehmen auch genau diese Tropes. Das ist ja ein typisches Trope, zwei Superhelden treffen sich, kennen sich nicht und versuchen einander auszuschalten. Am Ende sagt er, glaube ich, auch irgendwie, das darf irgendwie Captain America nicht erfahren oder sowas. Ja. Nee, das darf Steve nicht erfahren, sagt er, glaube ich, in dem Fall. Und dass er da so von so einem kleinen Mann da besiegt worden ist. Und also ganz, ganz tolle Szene. Ich kann mir den Namen von dem Schauspieler nicht merken. Der hat so einen ganz komischen Namen. Mackie heißt der, glaube ich, oder irgendwie sowas. Aber auch ganz toller Schauspieler. Den möchte ich also auch im nächsten, ja gut, Civil War bitte dabei sein. Auf jeden Fall. Da sind alle dabei, außer Samuel L. Jackson. Der ist tatsächlich so, der ist nicht bestätigt worden für den Film. Noch nicht. Vielleicht so als Cameo-Auftritt. Na, ich werfe mein Auge auf euch. So dieses Verhältnis groß-klein fand ich ganz interessant. Ich habe es tatsächlich geschafft. Der Film lief ja schon eine Woche vorher in Amerika. Und ich habe tatsächlich eine Woche lang Facebook nicht aufgemacht, weil ich gesagt habe, wenn ich irgendwo gespoilert werde, dann garantiert bei Facebook. Was passiert mir regelmäßig? Dass Facebook irgendwo einen Artikel gepostet hat und hast du als Teaserbild für den Artikel sofort irgendwie einen dicken Spoiler. Und ich habe es tatsächlich geschafft, bis mittwochs, bevor wir den Film geguckt haben, wirklich einen Tag vorher, mich nicht irgendwie spoilern zu lassen und nicht irgendwie gespoilert zu werden. Und dann flog da ein gesponserter Tweet. Das heißt, ich kann nicht mal jemanden dafür verantwortlich machen, scheiße zu sein. Und das war einfach nur ein gesponserter Tweet, ich weiß nicht mal mehr von wem, wo dann eben diese Szene war, wo gegen Ende natürlich wieder Child Endangerment passiert. Also Darren Cross wird irgendwann so irre, dass er dann anfängt, die Tochter von Scott Lang in Gefahr zu bringen. Weil das ist ja diese Beziehung, Scott Lang, Cassie Lang, ist ja sehr alt und sie war, glaube ich, schon mal tot. Also er war schon mal tot und sie, glaube ich, war auch schon mal, ne? Davon weiß ich nichts. Also er war definitiv schon mal tot und die haben sie irgendwie wieder zurückgeholt. Bei ihr weiß ich das gerade nicht, also in den Comics zumindest. Aber das ist auch eine sehr, sehr alte Beziehung mit den beiden. Nimmt er sich also auch gefangen, so als Druckmittel, hier ist seine Tochter und ich mach dich jetzt fertig, Ant-Man, bla bla. Und gib mir diesen Anzug und ne. Ist ja auch vollkommen egal, warum die sich prügeln. Es ist ein fucking Superheldenfilm. Die kämpfen auf jeden Fall in einem Kinderzimmer, wo das ganze Spielzeug rumsteht. Ich hatte am Anfang schon, oder diesen Spoiler hatte ich gesehen, wie Yellow Jacket von Thomas the Tank Engine umgefahren wird. Mhm. Ne, hier von dieser Lokomotive aus dem Kinderfernsehen. Gott sei Dank nicht noch den einen Moment hinterher. Weil man könnte erwarten, dass er da also nicht so glimpflich draus rumkommt. Aber das Einzige, was passiert, ist, dass der Scheißzug umfällt und einfach gar nichts anderes passiert. Und das fand ich so wahnsinnig, mit einer der besten Gags überhaupt, einmal optisch. Dass da dieser große, grinsende Zug angekommen ist mit den wackelnden Augen. Die Figur gibt's ja natürlich auch so, das Spielzeug gibt's ja auch zu kaufen. Und dann hinterher noch irgendwie vergrößert wurde und aus dem Haus rausflog und dann im Vorgarten lag und die Augen immer noch so wackeln. Total großartig. Genau. Sonst noch was? Ich hätte noch mehrere. Man sieht, was ich ganz faszinierend finde, den Einsatz von Hank Pym und Janet Van Dyne. Das heißt, du siehst auch Wasp in Action, nicht mit der Schauspielerin, die haben sie gar nicht besetzt. Es gibt so ein Familienfoto, das ihr Gesicht auch verdeckt. Vielleicht, weil man sie noch neu besetzen möchte, keine Ahnung. Aber die beiden sind halt im Kampfanzug. Wasp hat auch diese Flügelchen. Die sind an dem Fall aber Teil des Anzugs und nicht ihre eigenen. Und die gehen eben hin und wollen diese Atombombe, diese Atomrakete halt zerstören, bevor sie halt eben Amerika erreicht. Und Janet, also Wasp, verkleinert sich dann eben so sehr, dass sie auf Quantenebene schrumpft und dann dadurch die Rakete zerstören kann. Und als das dann eben erwähnt wurde, wo Hank Pym eben auch zu Scott Lang sagt, nicht so sehr schrumpfen, ansonsten gehst du in diese Quantenebene. Ich so, Microverse, Microverse, Microverse. Ich bin schon so gefreut, so auf meinem Sitz rumgehüpft, so yay. Wasp soll angeblich in diesem Microverse sein und am Ende des Filmes landet dann auch, eben weil er sich so klein schrumpfen muss, das wird dann auch wieder so ein Show natürlich, auch Scott Lang für eine kurze Zeit im Microverse. Ist noch nicht ganz so ausgebaut, wie es in den Comics ist. Das ist ja wirklich ein Lebensraum, auch für mehrere wichtige Marvel-Charaktere, also weiß ich nicht, der Psycho-Man ist im Microverse unterwegs, da sind die Fantastic Four ja mal hingereist, um Secret Wars herum, dass er diese eine große Storyline, der Psycho-Man kommt daher und auch so ein paar andere Figuren, gab jetzt auch vor ein paar Jahren eine Storyline, Minimum Carnage, die hat auch im Microverse gespielt, also da gibt es wirklich so Planeten und einzelne Lebensräume für noch ganz andere Charaktere, da gibt es auch eine Superheldentruppe in diesem Microverse und ich hoffe, dass das später in einem zweiten Ant-Man-Film thematisiert wird, dass der vielleicht sogar zum Großteil in diesem Microverse spielen wird. Das ist so meine große Hoffnung, weil das wäre einfach die logische Konsequenz, weil die Avengers waren immer so auf der Erde und das wurde auch immer größer, immer weiter ausgebaut und die Guardians of the Galaxy sind irgendwann ins All gegangen. Ich hatte ja schon gesagt, dass sie dieses Kleinmachen in Ant-Man sehr konsequent durchgeführt haben und dann eben natürlich in die andere Richtung gegangen sind, nämlich ins Microverse. Mhm. Und das war wahnsinnig toll. Also das hat mir wahnsinnig gut gefallen. War sehr bunt. Wirkte so ein bisschen wie diese eine Szene in Contact. Hast du die mal gesehen? Mit, ich glaube, Jodie Foster, die dann hinterher so ein, wo die irgendwie so die Pläne übertragen bekommen von so einem Gerät, mit dem man irgendwie Kontakt zu Aliens aufnehmen kann, blablub. Na, ist doch vollkommen egal. Auf jeden Fall fällt sie durch dieses Gerät dann irgendwann durch und erlebt dann wirklich so die Entstehung des Universums und dieses und jenes. Und dann wartet man so anderthalb Stunden auf die Aliens und dann ist es ihr scheiß Vater! Was? So unfassbar. Und so wirkte das. Also er wurde immer kleiner und noch eine Ebene tiefer und noch ein Atömchen und noch Quark und diese ganzen, ganzen Teilchen. Und dann war er irgendwann so auf so einer Wellenlänge nur noch irgendwie so, dass das nur so, so Prismen, so kaleidoskopartige Effekte kamen. Und dann hat er sich in letzter Sekunde da wieder groß geschrumpft. Auch nicht schlecht. Also ganz, ganz tolle Szene, möchte ich weiter ausgebaut sehen. Also ich möchte wirklich ein Abenteuer haben in diesem Microverse. Und so von den einzelnen Elementen, also diese Reise ins Microverse hat mich wirklich stark auch an das Marvel Microverse erinnert. Ja, genau. So diese zweite Szene, wo sein Zellenkumpel dann eben erzählte, das und das und das ist passiert Richtung gegen Ende. Da hat er sich dann eben mit Sam Wilson unterhalten und nach dem Motto, ja, den bräuchten wir mal hier für die Avengers. Ja. Genau. Den Kontakt mal herzustellen und hinzugehen, dass also er auch in diese Superhelden-Truppe reingeht, weil ich glaube, dass sie den brauchen können für die nächste, für die nächste Runde an Superheldenfilmen. So. Da war ich tatsächlich ein bisschen enttäuscht. Warum? Weil am Ende von dem Film ist Hank Pym ja sozusagen, ach, ich sag Hank Pym, Scott Lang, zum Held geworden. Macht er und ja, und dann geht er wieder zu seinem Kumpel, um wahrscheinlich den nächsten Job irgendwie zu machen. Ja, in dem Fall ist es ja, er sagt ja auch, also was ich in der Szene gesehen habe, ist, die hatten diesen erfolgreichen Auftrag, haben die Welt gerettet, weil nichts anderes war es ja, ja. Ne, zu verhindern, dass Darren Cross eben diesen Anzug an Hydra verkauft, diese Technik an Hydra verkauft, sodass also Hydra hätte damit die Welt nochmal ins Unglück stürzen können. Also das, was sie ja im zweiten Captain America nicht geschafft haben, mit den mit diesen Carriern dann nochmal irgendwie Leute auszuschalten. Das haben sie dann ja dann, hätten sie dann im kleineren Maßstab dann ja wieder versuchen können, Leute auszuschalten. Es wird ja in diesem Promo-Video am Anfang für diesen Yellow Jacket-Film auch Yellow Jacket-Anzug auch gezeigt, dass du mit dem Anzug also quasi in ein Auto rein kannst und dann Leute damit einfach, ohne dass sie das mitkriegen, ausschalten kannst. Ja. Ohne dass du gesehen wirst. Und das hätten die einfach im großen Maßstab machen können. Serienproduktion und Hydra hätte auch die wirtschaftlichen Möglichkeiten gehabt, das auch irgendwie zu stemmen. Das heißt, die haben die Welt gerettet, diese vier Leute. Vielleicht ist in diesen drei Gaunern, die ja wirklich nichts anderes waren als diese Klischee-Gauner, der eine kann mit dem Computer umgehen, der eine ist technisch ein bisschen begabt, der dritte ist ein Idiot, so alles drin, dass du also wirklich vielleicht auch so einen Sinneswandel hast, weil ich glaube, sein bester Kumpel, dieser Goofy-Typ da, der rettet ja sogar noch den einen Typen, den er da umgeboxt hat. Den haben sie, glaube ich, in irgendeinen Serverraum versteckt, damit ihn keiner merkt, und dann haben sie ihn da liegen gelassen, er hat sich den Anzug geschnappt und ist dann durchs Haus gelaufen. Und dann fällt ihm das ein, dass er da noch liegt, dann zieht er den an den Füßen da raus. So, das hätte er, glaube ich, nicht gemacht, wenn er noch so dieser Gauner gewesen wäre. Ja, okay. Und vielleicht hat sich dieses Verhältnis einfach wirklich gewandelt. Und wenn du den Charakter von Scott Lang in den Comics siehst, dann ist er wirklich immer genau auf diesem Punkt, so einerseits Gauner, andererseits Superheld. Also diese Tendenz zum Gauner ist immer noch da. Also das ist Teil dieses Charakters. Er kann dieses Ambivalente dieser Figur, das kann er sich nicht wirklich nehmen, das gehört einfach dazu. Auch wenn er immer wieder sagt, ich muss gut sein für meine Tochter, das ist auch in den aktuellen Comics noch drin, zumindest in den zwei, drei, die ich gelesen habe. Und aber so diese Tendenz zum Unehrlichen, das ist immer noch da. Und auch so dieses Verführerische, was er da sieht, nach dem Motto, ja, ich möchte ja wohl, aber vielleicht kann ich nicht und bla. Ich glaube schon, dass das ein mittelschweres Problem für ihn ist. Mhm. Und das sieht man dann ja auch, also er ist dann ja gefrustet ganz zu Anfang, weil er dann ja in diesem Eisladen arbeiten muss, was ich auch wahnsinnig lustig finde, weil da dieser Eisladen, das Maskottchen ist ein Ameisenbäre, genau, das ist das Maskottchen, die ist im Hintergrund, der Typ bestellt da irgendwelche Burger, diese Eisdiele, und das Maskottchen dieser Eisdiele ist ein Ameisenbär, das ist so etwas mal lustig gewesen. Ironie. Total ironisch, aber ich hab da gesehen, ich denk so, warum macht keiner, das ist ein Ameisenbär im Hintergrund, das ist eine Zunge, so, weil klar, Eis essen, schlecken, ne, habe ich gar nicht gesehen. Ja, natürlich, war ein bisschen im Hintergrund. Da verliert er den Job irgendwann natürlich, weil der Chef rausredet, dass er ein Gauner ist. Aber ihn lobt, weil er so ein krasser, cooler Typ ist, der irgendwo gebrochen ist, was geklaut hat und den Wagen versenkt hat und sowas. Total, also, das war so eine Szene, wo ich gedacht habe, die war nicht wirklich nötig, aber die war lustig zumindest. Die war sehr lustig. War sehr absurd. Es gibt auch noch einen Prequel-Film, das wusste ich auch vorher nicht. Okay. Ja, da wird anscheinend auch der ganze Einbruch gezeigt. Okay, den wusste ich wirklich nicht. Es gibt so viele Prequels, so viele kleine One-Shots heißen die, glaube ich, bei Marvel, die ich teilweise auch gar nicht gesehen habe. Ich habe diesen einen mit den beiden Schildagenten gesehen, mit diesen beiden Kids gesehen, die diese Kanone geklaut haben. Den habe ich gesehen, der ist, glaube ich, auf der ersten Avengers-DVD mit drauf. Item 1137 oder irgendwie sowas heißt das, glaube ich. Okay. Da sind so zwei so Kids, die finden so eine Alien-Waffe, die irgendwie von den Chitauri da hintergelassen wurde und machen damit Banküberfälle. Und weil der Junge, glaube ich, in der Lage ist, das Ding zu benutzen, das ist normalerweise auf die DNA des Nutzers gebrandet oder gebrandmarkt, stellen die den hinterher bei S.H.I.E.L.D. ein. Okay. Und dann gibt es ja noch diesen einen One-Shot mit Ben Kingsley. Ja, Wie hieß er denn nochmal? Ich bin doch nur ein Meme. Also Mime. Ja, den habe ich tatsächlich gesehen. Ja, den gibt es, wo dann im Gefängnis ist und dann noch ein Abenteuer erlebt. Und da gibt es auch so zahlreiche, noch so kleinere Filme, die immer mal wieder rauskommen. Ich glaube, diese eine Szene wie dieser Roadtrip mit Coulson, wie er nach New Mexico fährt und dann da den Hammer findet. Da gibt es noch einen Roadtrip, also ist im Prinzip eine langgezogene Werbung für Lexus. Weil da ist ein Lexus, wie gegenfährt. Also da gibt es schon noch ein paar andere, um nochmal zurückzukommen. Von daher kann ich schon verstehen, dass er sich dann also von seinen Kumpels nochmal bequatschen lässt. So nochmal so einzusteigen und zu gucken, ob da noch was für ihn drin sein könnte. Und das sieht ja auch im ersten Moment aus wie ein neuer Job. Und erst als er wirklich dann zur Pointe kommt, nach dem Motto, hat er mit Sam Wilson gesessen und dann auch so tut, als hätte Sam Wilson voll cool geredet, so, yay, check das aus, und diesem Typen, yo, yo, yo. Das ist wahnsinnig großartig, dieser Typ einfach. Also total übertreiben und immer wieder noch eine Schippe drauflegen. Also ich kann das Motiv schon verstehen und dass eben er dann am Ende dann in die Avengers oder zumindest den Kontakt hergestellt wird. Gut, wenn du sonst nichts mehr hast, hätten wir vielleicht noch die Credits-Szenen. Ja, genau. Müsste man die erste sagen? Ja, in der ersten Credits-Szene sieht man halt, wie Hank Pym mit Hope Van Dyne in so ein Tresor öffnet, könnte man sagen. Ja, das Haus der Pims hat wahnsinnig viele Geheimtüren. Ja. Wo ich auch gedacht habe, wenn sie noch eine aufmachen, haben sie da vielleicht noch so eine Disco da drin oder so ein Comiczimmer. Jedenfalls. So wie damals bei Schnuddelbuddel. Schnuddelbuddel baut ein Haus und ein Klavierzimmer und ein Scheißhaus und ein dieses oder jenes. Jedenfalls kriegt sie dann ein neues Wasp-Kostüm. Genau, also sie wird jetzt die zweite Wasp. Und das ist auch tatsächlich, also die erste Wasp, also seine Frau, hatte im Prinzip vom Aussehen her die gleiche Montur wie Ant-Man, also eben rot-schwarz angelegt und dann eben auch der gleiche Helm, weil gleiches Modell, gleiche Ausführung, da macht man auch nichts falsch. Und dann haben sie aber während zu Lebzeiten seiner Frau wohl noch einen Prototypen entwickelt, der also dem späteren oder aktuellen Wasp-Kostüm eben auch näher kommt, auch mit diesem W vorn auf der Brust und ein bisschen schlanker geschnitten, nach dem Motto, ja, Hope, willst du das haben? Und sie grinst nur noch über beide Backen und freut sich eben, dass sie das bekommen soll. Und da habe ich dann gesagt, okay, wenn es nur dafür gewesen ist, diesen Charakter einzuführen, ja, wegen meiner, aber wirklich nötig fand ich die Figur nicht. Vor allem, und du hast mir hinterher immer vorgeworfen, ich hätte andauernd gestöhnt. Ich habe immer genau an den Szenen gestöhnt, wo klar wurde, immer wieder klarer wurde, okay, sie ist nichts anderes als das Love Interest für Scott Lang. Das wurde am Ende nochmal lustig ausgebaut, ne? Dass man also nicht irgendwie so diese ausgeprägte Liebesgeschichte hat, die war nicht so im Fokus wie in anderen Filmen vielleicht, aber im Grunde genommen wurde das immer wieder angedeutet, es wurde immer wieder gezeigt, okay, die beiden finden nochmal zueinander und am Ende macht Hank Pym, glaube ich, irgendwo nochmal eine Tür auf, weil er denkt, alle sind weg und dann sind die beiden da am Knutschen. Ja. Das war auf jeden Fall nochmal ganz lustig aufgemacht und nicht so mit dem Holzhammer und dann macht Scott Lang noch so, ja, was soll das denn, einfach mich zu küssen, da kann ich doch nichts dafür und mich zu verführen und blablabla und geht einfach weg und sie gucken noch so und denkt so, was zur Hölle? War auf jeden Fall ganz witzig. Letzte Szene ganz am Ende, wir saßen ewig lange Abspann. Ich denke immer, so viele Leute gibt es gar nicht auf der Welt, dass da so viele Leute im Abspann stehen können. Genug für ein ganzes Dorf. Wirklich so ein ganz kleines, also sind ja auch viele Leute, die dann so viel mitarbeiten müssen, müssen die kleinste Abteilung. Und ich finde es auch richtig, dass die im Abspann stehen, davon mal ganz abgesehen. Und ich finde es auch gut, dass sie diese Szenen nochmal ans Ende setzen, damit die Leute vielleicht auch mal gezwungen sind, sich das anzugucken. Was machen die wenigsten tatsächlich? Die wenigsten gucken sich die Credits an und selbst wenn da am Ende nichts kommt, sollte man zur Hölle sitzen bleiben. Man muss es ja nicht lesen. Ist ja sowieso kaum zu erkennen. Aber dann wenigstens so lange sitzen bleiben, bis die Namen einmal durchgerauscht sind, damit die wenigstens ihre, weiß ich nicht, 20 Sekunden Fame oder 10 Sekunden Fame, wie lange das dauert, bis die von oben nach unten durchgelaufen sind, ihre Screentime auch bekommen haben. Finde ich also mehr als fair. Ja, beschreib mal die Szene da ganz am Ende. Ja, so gut habe ich die gar nicht mehr im Kopf. Auf jeden Fall sieht man nochmal Sam Wilson und Steve Rogers zusammen mit Bucky Barnes in irgendeinem verlassenen Gebäude oder so, kann man nicht ganz genau erkennen. Und ich glaube, erwähnen sie nochmal Scott Lang? Ja, es ist zwar so, Bucky Barnes liegt irgendwie total zerrupft und kaputt. Also der hat auch wohl einiges mitgemacht. Der sieht, also ich habe den gar nicht erkannt tatsächlich. Ich habe die noch gefragt, wer ist das? Und dachte, ja, das ist doch Bucky Barnes. Ich so, na, okay. Also der ist zerrupft und abgehalftert, hätte ich fast gesagt, also ein bisschen verwildert dann in der Ecke und hängt so ein bisschen so auch rum und irgendwie versucht die Informationen aus ihm rauszukriegen. Und er ist ja halt natürlich gehirngewaschen von den Russen. Also der wird wahrscheinlich nicht so viel von sich geben. Und wahrscheinlich brauchen sie jemanden, der dann irgendwie... Von Hydra. Ja, natürlich, von Hydra, Entschuldigung. Ja. Also in der Sowjetunion war in den Comics. War in den Comics, und deswegen heißt er ja der Winter Soldier. Ich bin immer bei den Comics. Ja. Weil der hat ja in den Comics auch diesen roten Stern vorne auf der Brust. Von Hydra natürlich. Vielleicht brauchen sie so wie damals in Cry for Justice jemanden, der in sein Gehirn reingeht. Gut, gibt ja diese Cry for Justice, das ist so ein Crossover von DC, was so ganz übelst brutal und dumm ist, ne? Erinnerst du dich? Ja. Und da geht doch Atom, geht doch irgendwann in das Gehirn von dem Typen und lässt sich dann auch so... Von Killer Moth, ja. Und lässt sich dann, macht sich dann wieder größer und killt den Typen, glaube ich, dann auch damit, ne? Nee, der foltert ihn nur. Ja. Nachher taucht er wieder in Red Robin auf und ist total verstört und ja, die Superhelden sind total außer Kontrolle und bla. Oh, Killer Moth jetzt. Ja, Killer Moth. Das war so meine erste Assoziation, war wirklich Cry for Justice, nach dem Motto, ja, vielleicht muss er jetzt schrumpfen, ins Gehirn von dem Typen rein, kann er auch noch so ein paar Fußspuren hinterlassen. Das ist dann ja später in Identity Crisis, da finden sie ja bei Sue Dibney finden sie doch Fußspuren im Gehirn. Erinnerst du dich? Das ist doch die Frau von Atom, hat doch, Entschuldigung, wenn ihr jetzt Identity Crisis noch lesen wollt, aber die Frau von Atom ist doch, hat sich doch den Anzug geklaut, hat sich kleingeschrumpft, Sue Dibney umgebracht, aus Eifersucht oder sowas. Und ist dann erst in ihrem Gehirn gewesen, hat Fußspuren hinterlassen. Ja, genau, so kriegen die das nachher raus. Genau. Ja, das ist Identity Crisis, das ist richtig heftig. Vielleicht machen sie dann sowas in den Avengers. Fände ich ganz witzig. Oder vielleicht wollen sie irgendwie einen Computerchip aus dem Gehirn rausholen. Weiß man ja erst nicht. Und dann eben auch so diese typische Ankündigung, Ant-Man will return. Hm. Ich freue mich da drauf. Ja, vielleicht im zweiten Teil Microverse und dann mal gucken, wie er in Civil War gelöst worden ist, seine Aufgabe. Auf Civil War bin ich sowieso wahnsinnig gespannt, eben auch wegen Spider-Man. Mal gucken, wie sie das hinkriegen und dann eben auf den nächsten Spider-Man-Film sowieso. Mich hat beeindruckt, mit welcher Leichtigkeit die wirklich den Charakter Scott Lang adaptiert haben und das, was ihn wirklich ausmacht, aufs Kino zu bringen. Ja. Daran, wo DC ja so immer so kläglich scheitert irgendwie. Zu dem Thema habe ich alles gesagt. Ja. Ich würde mich da jetzt nicht so äußern. Ja. Auf jeden Fall, die machen alles total umständlich und mit noch irgendwelchen politischen Metaphern und so, Dark Knight Trilogie. Ja. Und da einfach ist alles dabei und alles ist ganz lustig und das, was man wirklich modernisieren sollte oder kann, wird auch sinnvoll modernisiert. Und auch wirklich hinzugehen und zu sagen... Hank Pym wird von den 60ern in die 80er transportiert. Genau, das wollte ich gerade sagen, ja. Das war nämlich die Theorie. Ja, und kann es sein, dass Scott Lang in den 80ern eingeführt wurde? Ja, Scott Lang als Person wurde eingeführt. Zum ersten Mal gesehen habe ich ihn in Armor Wars. Da hatte der auch eine Firma. Das war eine Konkurrenzfirma zu Stark Industries. Und da war der aber auch schon dieser Ex-Knacki und sowas. Das ist also seit Anfang der Zeit in dieser Figur drin. Aber dass er Ant-Man geworden ist oder irgendwie so eine Superhelden-Identität bekommen hat, das hat noch eine längere Zeit gedauert, glaube ich. So ganz vertraut bin ich mit Scott Lang nicht. Also, ja, ich glaube, Mightiest Heroes war der Hausmeister von Hank Pym, glaube ich, oder der Lab Assistant. Ja, also in dem Fall ich habe einen Comic, Armor Wars, das gab es mal für einen Dollar. Armor Wars Nummer 1, kurz vor Secret Wars. Ja. Und da ist Scott Lang eben der Besitzer von so einer Konkurrenzfirma von Stark und wird eben auch verdächtigt, in dieser Story dann eben die Geheimnisse geklaut zu haben und an die anderen. Ja. Superschurken dann eben weitergegeben zu haben. Aber ich habe Armor Wars nicht gelesen, weil Iron Man aus der Zeit ist nahezu unlesbar. Also das habe ich immer wieder gehört und an dem Heft auch festgestellt. Der Witz ist, ich habe die Storyline Armor Wars damals in der Iron Man TV-Serie gesehen. Mhm. Die gab es in den 90ern und da war Armor Wars wirklich 1:1 umgesetzt und das habe ich auch an dem Heft auch gemerkt, dass mir diese ganzen Dialoge, die ganze Story in dem Heft also auch bekannt vorkam durch die Iron Man TV-Serie in den 90er Jahren. Aber die Comics, alles, was ich von Iron Man aus der Zeit gelesen habe, ist so gut wie unlesbar. Und das hört man von vielen Leuten. Also, dass Iron Man eigentlich damals nicht gut war. Und deswegen sollte man das einfach mal, zweifelsfall, lest euch den Wikipedia-Artikel durch zu Scott Lang. Mich interessiert es so nicht, weil, ich will es mal so sagen, beim DC-Universum bin ich mit der Lore komplett vertraut und vielleicht ärgert es mich deswegen so, dass sie mit der Umsetzung so Schwierigkeiten haben. Mhm. Weil ich einfach viel zu tief da drin setze. Und bei Marvel ist es einfach immer wieder so, vielleicht dadurch, dass ich nicht so vertraut bin mit den ganzen Geschichten der Charaktere, kann ich dann die Änderung, die ich mitbekomme, leichter verkraften. Oder kann mich damit besser abfinden. Zweite Theorie ist einfach, vielleicht macht's Marvel auch richtig und DC komplett falsch. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber wann immer man im Marvel-Universum, im Film-Universum Dinge anpasst, die in den Comics meines Wissens anders sind, habe ich damit immer weniger ein Problem als bei DC. Ja. Vielleicht einfach, weil ich auch im Herzen so ein krasser DC-Fan bin, ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall fand ich es halt sinnvoll, dass Hank Pym halt jetzt in den 80ern aktiv war, wo Scott Lang in den Comics aufgetreten ist. Das machen Comics ja gerne, das alles nochmal so zeitlich anzupassen. Ja. Dann haben Charaktere in dem Krieg zusammen gedient und dann wird das nochmal wieder aktualisiert. Und das ist auch sinnvoll, immer mal wieder zu gucken, zu sagen, er hat in einem Krieg gekämpft, er hat diese Erfahrung auch gemacht, vielleicht sogar dieses Trauma erlebt, aber kommt es darauf an, welcher Krieg das gewesen ist, weil im Zweifelsfall hat der Leser zu dem Ereignis, was auf das da angespielt wird, ja auch gar keinen Bezug oder gar keine, keine Erfahrung zu dem Thema und kann sich da überhaupt nicht mit auseinandersetzen. Von daher sind diese Redcons, diese zeitlichen Redcons, eigentlich auch immer ganz sinnvoll. Irgendwann schicken sie den Punisher in den Irak. Ja, das wird passieren. Also das ist ja bei Iron Man ist das ja passiert. Der war ja in den Comics in Vietnam. Ja. Und im Film in Afghanistan, glaube ich, ne? Ja, kommt hin. Reed Richards und Nick Fury kennen sich aus dem, ich glaube, erst Zweiten Weltkrieg und dann auch später Vietnam. Wurde nochmal wieder geredconnt, ja. Ja. Also ich habe so zu Ant-Man gar nichts mehr. Wir haben in 3D geguckt. Du sagtest vorher im Vorfeld, dass du das irgendwie dann noch weniger plastisch findest als in 2D. Bei Jurassic World war es schlimm. Ja, ich fand es in dem Film tatsächlich okay. Also es hat mich zum ersten Mal nicht nur gestört. Und ich fand es in manchen Teilen, ist es mir also gar nicht großartig aufgefallen. Ich hätte es auch ohne gewollt, aber zu der Zeit lief der Film halt nur in 3D. Nachmittags läuft er wohl auch in 2D. Aber wir haben gestern Abend halt geguckt und ich fand es erträglich. Also es hat Filme gegeben, da fand ich es unnötiger. Und bei anderen Filmen, ich habe glaube ich dieser letzte Resident Evil Film, den haben wir auch gestern kurz drüber gesprochen, den habe ich eben auch in 3D gesehen. Da war es also optisch einfach nur großartig, weil da alles dir entgegengeflogen kam. Aber das hat dem Film halt auch einfach überhaupt nichts gegeben, weil der Film halt einfach auch totaler Scheiß war. Aber ja. War ein schöner Scheiß. Und bei Ant-Man muss ich ganz ehrlich sagen, denn ich hatte wirklich vorher das Gefühl, ja, vielleicht gucken wir den mal in 3D. Du hast da die Big Hero 6 DVD noch liegen. Den hätte ich auch wahnsinnig gerne in 3D gesehen, den haben wir auch in 2D geguckt. Ja, vielleicht gewöhne ich mich langsam dran, ich weiß es nicht. So dieses, es ist einfach nur ein Gimmick, also von daher. Ja, also gestört hat es mich nicht, aber wie du schon sagtest, ich hätte es auch nicht unbedingt gebraucht. Ja, ja. Gut. Ja. Hast du noch irgendwas vergessen? Denk nach. Nee, das war alles. Das war alles. Ja, dann haben wir ja mal wieder sehr ausführlich einen Film besprochen. Ich dachte, wir schaffen das vielleicht in 20 Minuten. Das hat ja letztes Mal bei Gods and Monsters schon so gut funktioniert. Ja, aber seid froh, dafür gibt es dann eben heute zwei Podcasts zu zwei Filmen. Gut, ich würde dann sagen, wir verbleiben mit einem freudigen Horrido. Tschüss. Tschüss. Und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss und auf Wiedersehen. Ich bin der Nerdbot 3000 und mache diese Verabschiedungsroutine jetzt. Auf Wiedersehen. Oh, jetzt macht's aber schön sprudel.